gesprochen an einem sehr kundigen Publikum. Ich bin gespannt, wie es heute wird. Digitalisierung ist mein Thema. Digitalisierung ist natürlich jetzt ein weites Feld und so richtig, je mehr darüber geredet wird, umso unklarer scheint mir, wird es eigentlich, was das überhaupt bedeutet. Und auch gestern bei der Veranstaltung waren wir uns dann irgendwann gar nicht mehr so einig. Also einer aus dem Publikum hat dann gemeint, was Sie da zusammenwerfen, das gehört doch gar nicht richtig zusammen. Automatisierung und Digitalisierung, das sind doch ganz verschiedene Sachen. Mir geht es um Automatisierung mit digitalen Mitteln, um die Digitalisierung der Arbeit. Und vor 6, 7 Jahren hat ja diese Industrie 4.0 Geschichte angefangen. Und weil ich mich als Journalist, also ich arbeite als Journalist, sowieso schon seit sehr langer Zeit mit Digitaltechnik beschäftigt habe, habe ich das ein bisschen nachverfolgt. Worüber reden die eigentlich? Worum geht es da bei dieser Industrie 4.0? Und mich haben zwei Sachen gestört an dieser öffentlichen Debatte. Und zwar einerseits diese geradezu grotesken Übertreibungen, wozu die Roboter und diese schlauen Algorithmen, das Maschinenlernen, in der Lage sein soll. Die Art, wie sich meine journalistischen Kollegen völlig darauf verlassen, was die Hersteller behaupten, was diese Dinger können. Und andererseits hat mich gestört, dass etwas in dieser Debatte gar nicht auftaucht, nämlich der Mensch. Also der arbeitende Mensch, also diejenigen, die mit diesen schlauen Algorithmen und Robotern ja schließlich dann umgehen müssen an ihren Arbeitsplätzen. Also zu viel Roboter, zu wenig Arbeitsalltag, zu viel künstliche Intelligenz, zu wenig Eigensinn der Beschäftigten. Das war so das, was mich da gestört hat. Und um jetzt meine Herangehensweise zu charakterisieren, was heißt Technik überhaupt? Was ist es? Ja? Ich habe es hier so formuliert, die Apparate verstellen den Blick auf die Technik. Technik in einem weiteren Sinn ist ja nicht nur jetzt dieses Gerät, dieser Computer zum Beispiel oder diese Maschine, sondern zur Technik gehört ja auch noch das Wissen um den Gebrauch dieser Geräte. Und zur Technik gehört die Ausbildung, die Motivation. Letztendlich gehört sozusagen der arbeitende Mensch dazu. Und da kommen eben auch alle Widersprüche rein, die mit der Lohnarbeit eben einhergehen. Also was machen die Leute eigentlich mit diesen Automaten, diesen neuen Automaten? Das war so das, was mich interessiert hat. Etwas hochtrabend, studentisch formuliert, die soziale Praxis der Automatisierung. Und diese soziale Praxis der Automatisierung ist eben das Thema in diesem Buch, was ich da mitgebracht habe. Automatisierung und Ausbeutung, basiert aus der Arbeit im digitalen Kapitalismus. Ich habe auch ein paar dabei. Also ich werde jetzt viel reden wahrscheinlich, aber ich kann natürlich nicht alles erzählen, was ich weiß zu dem Thema. Und ihr dürft euch gern eins käuflich erwerben zum Sonderpreis. Ich weiß, die Leute in Kaiserslautern haben nicht viel Geld, deswegen gibt es hier jetzt billiger. Genau. Und ich habe dieses Buch geschrieben, um halt mit meinen bescheidenen Mitteln sozusagen in diese Debatte zu intervenieren und vielleicht das eine oder andere zurechtzurücken, sofern das geht, mit so einem linken Verlag und kleiner Auflage und all sowas. Und in diesem Untertitel taucht ja schon dieses Wort auf, digitaler Kapitalismus. Was heißt das eigentlich? Das ist auch was, was ich jetzt, wie ein Schlagwort, was ich auch zunehmend verbreite. Vor 2 Wochen hat die Friedrich-Ebert-Stiftung sogar eine Konferenz gemacht mit diesem Titel in Berlin. Was ist das? Ich meine damit einfach unsere jetzige historische Phase, in der den Unternehmen diese Mittel, das Maschinenlernen, die Robotik und auch vor allem die Massendaten durch das Internet zur Verfügung stehen für ihre Versuche der Rationalisierung und Automatisierung. Also digitaler Kapitalismus ist jetzt nicht was ganz Neues in meiner Lesart, sondern eigentlich nichts anderes als der alte Kapitalismus, aber eben mit diesen Möglichkeiten für die Rationalisierung. Und in dem Buch schaue ich mir dann eben diverse Sektoren an, von der Landwirtschaft über die Industrie bis zur Pflegearbeit und der Bildung. Und ich mache noch was anderes, weil ich gehe sozusagen auch zurück, das hat quasi so eine historische Ebene auch noch, ich gehe zurück in die Anfänge der kapitalistischen Arbeit. Und das halte ich für ganz wichtig, weil wir eigentlich nur dann verstehen können, was jetzt das Neue ist, wenn wir wissen, was vorher da war. Ja? Also das Neue erschließt sich ja immer nur im Vergleich mit dem Alten. Und genauso habe ich mir gedacht, mache ich es heute Abend auch. Also ich gehe zurück in der Automatisierungsgeschichte bis fast zu ihren Anfängen und schlage dann einen weiten Bogen, um dann zum Schluss möglichst elegant zu landen und in der Jetztzeit anzukommen und einen Ausblick zu wagen, was uns bevorsteht. Ich werde jetzt eine Passage vorlesen aus dem Buch und es ist sehr historisch. Wenn es dem einen oder anderen zu lang wird, dann könnt ihr ein bisschen unruhig werden, ein bisschen wackeln im Stuhl und so und dann kürze ich das. Aber ich glaube halt wirklich, dass diese geschichtliche Ebene irgendwie dazugehört, um es zu verstehen einfach. Gut. Und also etwas, was mir dann auch ganz stark aufgefallen ist in der ganzen Debatte, jetzt auch in der ganzen Berichterstattung über die Digitalisierung heute, ist eben diese unglaubliche Faszination, die von dieser denkenden Maschine ausgeht. Ja? Die Maschinen eignen sich den menschlichen Geist an. Ja? Das ist so quasi diese Idee, die Computer übertreffen uns langsam mit ihren kognitiven Fähigkeiten, mit ihren intellektuellen Leistungen. Und wie neu ist das eigentlich? Und dazu lese ich jetzt eine Passage vor. Den kennt ihr. Der erste Schachcomputer der Welt wurde im Jahr 1770 der Kaiserin Maria Theresia und ihrem Gefolge in Wien vorgeführt. Ihr merkt, ich gehe ganz schön weit zurück. Das Gerät bestand aus einer hölzernen Kommode und einer lebensgroßen Puppe, in ein orientalisches Gewand gekleidet und mit Turban. Der Holzkasten diente der Puppe als Tisch. Mit einem ihrer mechanischen Arme bewegte sie die Schachfiguren vor sich. Dieser Automat faszinierte die Zeitgenossen ungemein. Sein Erfinder, der Hofbeamte Wolfgang von Kempelen, nahm ihn mit auf eine mehrjährige Tournee durch Europa. Der Automat spielte gegen gekrönte Häupter, Staatslenker und Schachmeister, in der Regel siegreich. Kempelen pflegte vor dem Spiel die Türen und Schubladen des hölzernen Kastens zu öffnen, sodass das Publikum die Zahnräder, Uhrwerke und eine große Nockenwalze im Innern des Apparates sehen konnte. Diese Mechanik war zum größten Teil Attrappe. Denn bedient wurde der erste Schachcomputer von einem menschlichen Spieler, der sich im Inneren des Kastens verbarg. Zitat: Der Schachautomat war keine intelligente Maschine, wie bestaunt oder befürchtet, sondern eine semikybernetische Maschine, erklärt der Autor Peter Weibel. Halbautomatisch, teilweise gesteuert, das ist höflich ausgedrückt. Kempelens Automat war gar kein Automat. Ein Spieler im Kasten steuerte den Apparat in einer äußerst unbequemen Körperhaltung und bei schlechter Belüftung. Der Name dieses hochqualifizierten Angestellten ist nicht überliefert. Wir wissen daher nicht, wie der erste Arbeiter hieß, der seine Intelligenz an eine Maschine auslieh. Wolfgang von Kempelen und seinen Schachtürken, wie der Automat wegen der orientalisch anmutenden Puppe genannt wurde, kennt dagegen die ganze Welt. Die Hochstapelei ist eine altehrwürdige Tradition in der Automatisierungstechnik, bis heute. Zwei Schülerinnen stehen in einem Klassenzimmer einem kleinen weißen Roboter gegenüber. Nao, so die Produktbezeichnung, ist etwa einen halben Meter groß. Niedlich sieht er aus mit seinem großen Kopf, den runden Augen und abgerundeten Gliedmaßen. Die Maschine stellt den Mädchen Ja-Nein-Fragen. Die antworten mit dem Drücken auf Tasten. Irgendwann macht Nao einen Witz. Die Schülerinnen lachen. Das System wurde von dem Europäischen Forschungsverbund Embodied Perceptive Tutors for Empathy-Based Learning entwickelt. Auf Deutsch heißt das so viel wie verkörperte, einfühlsame Roboter-Lehrkräfte für empathiebasiertes Lernen oder auch Emote. Lustige Abkürzung, langer Titel, kurzer Sinn, Lehrkräfte sollten verstehen, wann sich ihre Klasse zu langweilen beginnt und wenigstens über einige Megabyte Witze verfügen, um die Schüler bei Laune und dadurch aufmerksam zu halten. Dieser pädagogische Ansatz scheint mir fragwürdig, aber der Spaß ist der EU trotzdem gut 3 Millionen Euro an Forschungsförderung wert. Gefühlserkennung und Gefühlsimitation sind ein angesagtes Forschungsgebiet, weil eine gelingende Interaktion zwischen Mensch und Maschine über die zukünftigen praktischen Anwendungen entscheiden wird. Emote liest den Menschen ihre Stimmung am Gesicht ab. Parameter: Verträglichkeit, Aufmerksamkeit, Extroversion. Mit Kamera und Software. Nur merkt diese Roboterlehrkraft in Wirklichkeit gar nicht, wann seine Schülerinnen sich zu langweilen beginnen. Die in den Roboter eingebaute Bilderkennung läuft zwar, aber sie hat mit den abgerufenen Tonaufnahmen, mit denen Nao spricht, nichts zu tun. Wer die Präsentation in Gänze verfolgt, erfährt, dass in einem Nebenraum eine Wissenschaftlerin sitzt und anhand der Kameraaufnahmen entscheidet, wann ein Scherz angebracht ist. Die Maschine ist ferngesteuert, die Interpretation menschlicher Gefühle in Wirklichkeit nicht automatisiert. Auch in dieser vermeintlich autonomen Maschine steckt ein arbeitender Mensch, wie damals im Schachtürken. Wenn die Automaten in die Öffentlichkeit treten, geschehen merkwürdige Dinge. Ihre Selbsttätigkeit erregt die Fantasie der Menschen so stark, dass es auf ein Detail wie dieses anscheinend nicht ankommt. Die mehr oder weniger eingestandene Hochstapelei in der künstlichen Intelligenzforschung und Robotik hat eine lange Geschichte. Wer einmal auf dieses Muster aufmerksam wurde, entdeckt es plötzlich überall, quer durch die Jahrhunderte. Jacques von Casson war ein genialer Erfinder. Er ließ wunderbare Automaten fertigen, darunter die berühmte verdauende Ente. Der Automat bestand aus über 400 Einzelteilen aus Kupfer und konnte, gesteuert von einer Stiftwalze, auf Beinen laufen und Flügel bewegen. Die metallische Ente beeindruckte die Zeitgenossen über alle Maßen. Das Wunder des vergangenen Jahrhunderts nannte der deutsche Physiker Hermann von Helmholtz den Automaten. Voltaire verfasste ein Gedicht über den, Zitat, kühnen Vaucasson, den Rivalen des Prometheus, der die Natur nachahmend nach dem himmlischen Feuer griff, um die Körper zu beleben. Als sei Vaucasson ein Gott, bemerkte ein französischer Journalist, geistreich, Zitat, wie schade, dass der Mechaniker so früh sein Werk beendet hat, wo er doch hätte weitermachen können und seinem Werk eine Seele verleihen. Nach eigenem Bekunden wollte der Ingenieur mit dem Apparat den Mechanismus der Eingeweide erforschen. Zu diesem Zweck baute er sozusagen den Verdauungsapparat einer Ente nach, mit einem kupfernen Schnabel, einer Speiseröhre, einer Kloake im Inneren, wo die Nahrung zersetzt wurde, und einem künstlichen Darmausgang. Für die inneren Organe benutzte er wahrscheinlich als erster Techniker überhaupt einen biegsamen Schlauch aus Kautschuk. Zitat, die Ente pickt ein Korn aus der Hand, schluckt es und verdaut es und scheidet es auf dem üblichen Weg wieder aus. So Vaucasson in einem Brief an die Königliche Akademie der Wissenschaften. Zitat, zu erwähnen vergaß ich, dass die Ente trinkt, mit ihrem Schnabel im Wasser spielt und ein gurgelndes Geräusch macht, wie eine echte lebende Ente. Zu erwähnen vergaß Vaucasson in seinem Brief allerdings noch etwas anderes. Die Ausscheidungen der Ente bestanden aus kleinen, eingefärbten Breiklumpen, die nicht aus der Kloake kamen, sondern in eine abgetrennte Kammer des Automaten hineingelegt und dann mit einer Sprungfeder wieder hinaus befördert wurden. Die berühmte verdauende Ente verdaute nichts. Eine Meisterleistung war sie dennoch. Aber der Ingenieur begnügt sich nicht damit, die bis dahin wohl komplexeste Maschine der Geschichte gebaut zu haben. Nein, Leben will er erschaffen haben. Wir befinden uns gerade ganz am Anfang der Geschichte der künstlichen Intelligenz und Programmsteuerung, noch in ihrer Vorgeschichte, vor Ankunft des Mikroprozessors. Es ist interessant, über die Beweggründe Jacques Vaucassons zu spekulieren, dieses Ahnherren der Robotik, der sich hier hat zur Hochstapelei hinreißen lassen. Ist er einfach hingerissen von seinem Werk, wie ein Gott, der seiner Schöpfung zu viel zutraut, aber ist so etwas möglich? Geht er über die fundamentale Differenz hinweg, die er als Konstrukteur doch eigentlich besser kennt als jeder andere? Nein, Vaucasson ist kein Gott mit Halbwissen. Er ist ein Erfinder, vor allem ein Techniker, ein Uhrmacher aus armem Elternhaus, nun am Beginn einer steilen Karriere. Die Eintrittspreise, die seine Automaten ihm einbringen, wenn er sie der interessierten Öffentlichkeit präsentiert, sind ein willkommener Zuverdienst. Wenigstens muss der Mechanikus sich nicht alle 2 Jahre um die Verlängerung seiner Forschungsgelder bemühen und Drittmittel. Es hieße zu viel von den Entwicklern verlangen, wenn wir auf neutrale und objektive Informationen bestehen. Sie übertreiben. Sie übertreiben die Leistungsfähigkeit ihrer technischen Innovation, und zwar umso mehr, je mehr ihr eigenes Einkommen vom Erfolg ihrer Idee abhängt. Wollt ihr noch mehr Geschichte? Soll ich was überspringen? Ich überspringe vielleicht kurz einen schnellen Teil, weil ich könnte jetzt noch sehr viel über die, damit wir jetzt schneller in der Gegenwart landen, überspringe ich diesen Kollegen da, obwohl der auch sehr interessant ist und es mir ein bisschen leid tut. Der sieht doch wirklich schon so aus wie ein Roboter. Ja, richtig. Der deswegen würde ich darüber gerne was vielleicht. Okay. Also von mir aus gern. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich zu lange im 19. Jahrhundert verbleibe und im frühen 20. und wir zu wenig Zeit fürs 21. haben, aber ich lese gerne noch. Gibt es im 21. so viel Neues? Ein bisschen was. Darum geht es mir quasi, damit wir jetzt erstmal ein paar Grundlagen legen. Das hier ist Eric Robot. Der wurde in den 20er Jahren gebaut, also in den 1920er Jahren. Und hat eine unglaubliche Karriere hingelegt, ging auf Tournee durch die ganze Welt, kam aus England, also englische Bastler haben den quasi erfunden, mehr als Scherz und so. Und war aber dann ein großes Thema, kam in die USA, dort wurden dann solche Bilder gefertigt. Schon damals weckte dieser Roboter die Angst, Menschmaschinen könnten bald Arbeitsplätze vernichten. Aber William Richards, einer der Erfinder, beruhigte die Öffentlichkeit. In einem Interview erklärte er, wegen seinen beschränkten motorischen Fähigkeiten könne Eric bisher nur Löcher in Holz oder Metall bohren. Zitat, zwei Menschen müssen ihn dabei unterstützen. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten lohnt er sich also nicht. Allerdings fügte der Erfinder einschränkend hinzu, wozu verbesserte Roboter in der Lage sein werden, wird sich natürlich erst in der Zukunft herausstellen. Dieser Roboter war durchaus eine technische Leistung. Echter Hightech, kein plumper Trick. Seine Sprachfähigkeit, der konnte ein bisschen reden, beruhte auf einem eingebauten Funkempfänger, der die Antworten eines Menschen wiedergab, was seine Erfinder allerdings für sich behielten. Im Inneren befanden sich zwei elektrische Motoren und 11 Elektromagneten. Und hier zeigt sich ein typisches technikgeschichtliches Muster. Um die Öffentlichkeit zu beeindrucken und den Eindruck von Leben und Autonomie zu erwecken, setzten die Automatenbauer immer die neueste Technik und die besten Herstellungsverfahren ein. Vaucanson beispielsweise gehörte zu den ersten, die eine mechanische Ablaufsteuerung benutzten. Kempelen nutzte Magnetismus zur Signalübertragung ins Innere des Schachautomaten, dieses Schachtürken. Die Automaten sind täuschend echt, aber eben auch echte Täuschungen. Und dieses Muster hat die überraschende Pointe, dass die Hochstapelei die technische Entwicklung vorantreibt. Wenn ich Anfang des 21. Jahrhunderts zurückschaue auf die vermeintlich intelligenten Automaten, von Nao über Eric Robot bis zum Schachtürken, kommt es mir vor, als sei es in diesem besonderen Fall nicht wahr, dass Geschichte sich nicht wiederholt. Die Argumente und die Akteure in der öffentlichen Debatte gleichen sich aufs Haar. Techniker versprechen mehr, als sie halten können. Dem einfachen Volk und den Gebildeten bleibt vor Staunen der Mund offen stehen. Zwischen ihnen Journalisten. Die Automaten müssen nicht perfekt sein, um diese Wirkung zu haben. Das Publikum ahnt oder weiß sogar, dass die Erfinder Hochstapelei betreiben, aber es fühlt sich nicht betrogen, sondern gutiert die Automaten wie ein Science-Fiction-Roman. Die Automaten erregen eben unsere Fantasie über alle Maßen und gerade ihre Unzulänglichkeiten sind das Langweilige an ihnen. Behalten wir das im Hinterkopf und springen in die Gegenwart. Zum Beispiel in die Halle Nummer 8 auf der Hannover Messe 2016. Die Messe ist die Leistungsschau der deutschen Industrie, die ein Kern bekanntlich der Maschinenbau ist. Am Messestand eines Roboterherstellers findet eine spektakuläre Vorführung statt. Ein Roboterarm mit einer Greifzange an der Spitze nimmt eine Flasche mit Weizenbier, hebt sie an und gießt die Flüssigkeit in ein Glas. Dann schüttelt er die Bierflasche, indem er sie um eine Achse rotieren lässt, ganz so wie die Bedienung in einer Kneipe, um den dickflüssigen Satz vom Boden zu lösen. Und schließlich lässt ihr die letzten Tropfen aus der Flasche fließen. Eine beeindruckende Leistung. Die Kraftsensoren in den Greifzangen sind so empfindlich und ihre Steuerung so genau, dass der Roboter die Bierflasche weder zerbricht noch nach unten gleiten lässt. Im Bereich des Force-Feedback wurden echte Fortschritte erzielt. Der Schaueffekt beruht aber nicht darauf, sondern auf dem Eindruck von motorischem Geschick, das der Roboter scheinbar an den Tag legt. Wer genauer hinschaut, sieht, dass das Weizenbierglas durch eine Halterung in eine leicht schräge Lage gebracht wird. Die Steuerung führt die Bewegung des Roboterarms aus ohne die Position des Glases zu berücksichtigen. Tatsächlich sind solche Relativbewegungen auf engem Raum, also die Position der Flasche im Verhältnis zur Position des Glases, für einen Roboter kaum zu bewältigen. Für die Programmierung dieser Werbeaktion flossen einige Liter Weizenbier. Darauf will ich wetten. Klingt das kleinlich? Es kommt darauf an, wie eine solche Vorführung verstanden wird. Die meisten Interessenten, die durch die Hallen der Hannover Messe schlendern, beurteilen sie realistisch. Sie kennen die betriebliche Praxis und interessieren sich ohnehin mehr für das Weizenbier, das an diesem Stand kostenlos ausgeschenkt wird. Auf die breite Öffentlichkeit dagegen wirkt die Vorführung anders. So, als nehmen die Roboter demnächst den Barkeepern die Arbeit weg. Und es stimmt ja, moderne Roboter können ein Bier einschenken, sofern ihnen jemand das Glas richtig hinstellt. Das ist jetzt eine Stelle, das möchte ich ein bisschen ergänzen oder einschränken. Ich behaupte nicht, dass es nicht möglich ist, sozusagen einen Roboter jetzt dazu in die Lage zu versetzen, das hinzukriegen, mit viel Sensorik, mit viel Aufwand, mit viel Standardisierung auch. Lässt sich natürlich eine Art Barkeeper-Maschine bauen. Die Frage ist aber immer, wie lange, also wie tauglich das für die betriebliche Praxis ist. Ja? Und es ist eben jetzt noch nicht so, dass demnächst die Roboter in die Kneipen kommen würden und die Barkeeper ersetzen. Das ist nicht realistisch. Anfang 2016 veröffentlichte die amerikanische Firma Boston Dynamics ein Werbevideo für ihren Androiden Atlas. Die Maschine wirkt fast furchterregend wie ein kraftsprotzender Mensch mit breiter Brust und kräftigen Armen und Beinen. Auf Befehl setzt sie sich in Bewegung, öffnet eine Tür und verlässt das Gebäude. Atlas stapft durch das verschneite Unterholz eines Waldes, die Elektromotoren in seinen Gelenken kreischen schrill bei jeder Bewegung. Der Roboter bewegt sich ungelenk, aber er stürzt nicht. Tatsächlich läuft die Maschine über den rutschigen Untergrund sicherer und schneller als mancher Mensch. In einer Lagerhalle hebt sie eine offenbar schwere Kiste vom Boden auf, wendet sich zur Seite und stellt diese in ein Regalfach. Über 19 Millionen Mal wurde dieses Video betrachtet. Viele Nachrichtenmedien nahmen es zum Anlass, über die Fortschritte der Robotik zu berichten. Einige Spielverderber wiesen allerdings darauf hin, dass der etwa 2,5 Minuten lange Film überraschend viele Schnitte enthält, weil die Firma die Stürze des Roboters und seine Fehlversuche der Weltöffentlichkeit lieber vorenthält. Die Tür beispielsweise, durch die der Roboter tappt, lässt sich durch das Drücken eines breiten Türriegels öffnen, wobei sich seine Hände bereits in der richtigen Position befinden, wenn er sich in Bewegung setzt. Einen Türgriff betätigen kann der Roboter nicht. Das Paket, das der Roboter anhebt, und seine Arme wurden vor der Aufnahme so platziert, damit er zugreifen kann. Das alles soll die technische Leistung von Atlas-Entwickler nicht schmälern. Wie der Roboter sich bewegt und stabilisiert, ist beeindruckend. Als Lagerarbeiter taugt er aber nur dann, wenn ihm zwei Menschen helfen, so wie sein Vorfahr Eric. Soweit aus dem Buch. Das ist natürlich ein bisschen polemisch sozusagen, jetzt auch diese neuen Roboter in diese Tradition der Hochstapelei einzureihen, aber ich versuche damit deutlich zu machen, dass wir von einer Vollautomation in sehr vielen Bereichen immer noch sehr weit entfernt sind. Also Automatisierung gelingt heute um den Preis von hohen Kosten für die Anlagen, um den Preis von Standardisierung der ganzen Abläufe und auch um den Preis von Flexibilität, die dadurch verloren geht. Das heißt, bis heute können sich trotz künstlicher Intelligenz und all dem die Manager, Unternehmer auf diese neuen Automaten noch nicht verlassen. Sie sind weiterhin angewiesen auf mitdenkende Mitarbeiter, die ihre Flexibilität und ihre Vernunft mitbringen. Also diese Industrie 4.0-Debatte hat auch etwas von einer Angstdebatte. Das ist mir ein wichtiger Punkt meines Erachtens. In der betrieblichen Praxis sind dann diese neuen Automaten, inklusive der schlauen Algorithmen, in gewisser Weise immer noch Werkzeuge der Beschäftigten. Aber sie sind gleichzeitig Werkzeuge in der kapitalistischen Arbeit. Das heißt, sie sind dazu da, die Lohnarbeit zu lenken und zu kontrollieren. Ich möchte jetzt nicht allzu theoretisch werden, und euch mit so marxistischen Exkursen langweilen, aber es ist ja so, dass im Kapitalismus die Maschinerie einen Doppelcharakter hat. Also die Arbeitsmaschinen sind einerseits Werkzeuge, nützlich, aber sie sind gleichzeitig auch Werkzeuge der Ausbeutung. Also Werkzeuge, um die Lohnarbeit zu kontrollieren. Und diese beiden Aspekte der kapitalistischen Maschinerie gehen nicht unbedingt ineinander auf. Ja, die reiben sich miteinander. Also, genau, ich werde jetzt nicht zu theoretisch. Ich sage nur so viel, diese Maschinerie ist immer geprägt von diesem Widerspruch und von einem Kampf um Kontrolle, weil die Lohnabhängigen ja natürlich irgendwie diese Maschinerie auch im Griff haben müssen, in der Regel. Und andererseits die Lohnabhängigen aber vom Management kontrolliert werden müssen. Wir können da gerne in der Diskussion weiter drauf eingehen und uns fragen, wie dieser Widerspruch jetzt eigentlich heute die Technik prägt. Aber jetzt, ich setze jetzt sozusagen zur Landung an, nach diesem ganzen historischen Diskurs mit der Frage, was ist jetzt eigentlich das Neue? Ich bin ja wirklich im 18. Jahrhundert eingestiegen und gibt es sozusagen eine neue Qualität der Automatisierung und wenn ja, worauf beruht diese neue Qualität? Was bleibt übrig, wenn wir jetzt die Hälfte von diesem Hype abziehen? Automatisierung bedeutet jetzt technisch betrachtet nicht mehr als Signalverarbeitung durch die Maschine, die kann quasi reagieren auf äußere Signale, Einflüsse und Programmsteuerung. Und was ihr auf diesem Slide seht, ist die erste programmgesteuerte Maschine. Das war ein Webstuhl, den der Jacques Vaucanson, der vorhin mit der verdauenden Ente, die nicht verdaut hat, vorkam, der hat die entwickelt, den Prototyp in den 1740er Jahren. Und Programmsteuerung heißt einfach, dass die Nadeln, die nach unten gehen in das Gewebe und die Fäden führen, gelenkt werden durch diese Lochkarten da oben. Das waren die ersten Lochkarten. Am Anfang waren es hölzerne Lochkarten, die einfach reingeschoben wurden. Später wurden sie dann durch Pappkarten ersetzt, die auf einem Endlosband immer weiter liefen. Das heißt, Programmsteuerung, hier ist die Maschine, hier wird gearbeitet und das Muster, das entsteht, ist gespeichert, auch digital gespeichert, das verstehen manche Leute nicht so richtig. Es ist quasi eine digitale Speicherung auch, also diskrete Signale, die darauf abgebildet sind und die Maschine lenken. Ja. Das ist die Trennung von Hardware und Software. Die Software eben in diesem Fall diese Lochkarten. Und warum passiert das eigentlich? Was ist jetzt das, was steht dahinter, hinter dieser Trennung von in Hardware und Software? Naja, das für das Management besteht der Anreiz eben darin, dass sozusagen das Wissen und die Fähigkeiten von dem Kollegen hier, der da sitzt, erstmal nicht so entscheidend werden. Ja? Also nicht mehr er muss wissen, wie das Muster entsteht, weil es ist ja gespeichert. Also das Versprechen von Automatisierung für das Management besteht immer darin, sich von diesem lokalen, individuellen Wissen unabhängig zu machen. Das zieht sich auch durch die Technikgeschichte und die Automatisierungsgeschichte bis heute. Was aber nicht bedeutet, dass der jetzt nichts mehr können muss. Also auch jetzt diese Textilarbeiter, die mit diesen Maschinen gearbeitet haben, waren hochqualifiziert. Das war keineswegs einfach. Ja. Die Computertechnik, der Mikroprozessor, der dann jetzt im vergangenen Jahrhundert sich durchgesetzt hat, ermöglicht natürlich noch mehr. Und zwar eine flexible Programmsteuerung. Eine Programmsteuerung, die gleichzeitig dokumentiert, was tatsächlich geschehen ist, und die Abläufe plant. Die gegenwärtigen Automatisierungsprojekte zielen meiner Ansicht nach auf Kontrolle und Dequalifizierung der Arbeit. Das wäre alles andere als neu, sondern das war auch schon immer so. Neu ist, dass es um eine besondere Art und Weise von Kontrolle geht. Wir sehen in den Betrieben, das ist hier ein Beispiel aus der industriellen Fertigung, aber auch in ganz anderen Bereichen, immer mehr Datenverarbeitung. Immer mehr Datenverarbeitung in den Arbeitsgeräten, immer mehr Sensorik und vor allem ganz entscheidend immer mehr Vernetzung. Das ist ja eigentlich die, so das Charakteristikum von Industrie 4.0, dass die Maschinen selber miteinander vernetzt werden und Daten austauschen. Das führt dazu, dass ein eben immer genaueres und detaillierteres Abbild der Arbeitspraxis entsteht. Ist klar, ne? Wenn ich jetzt so eine Werkshalle tatsächlich weitgehend, wie soll ich sagen, verdatet habe, ja, und das dann auch in einem System, einer Software darstelle, habe ich eine Grundlage, um dieses digitale Abbild dann auf Lücken und Fehler zu untersuchen. Es gibt da sehr unterschiedliche und sehr, sehr viele Beispiele, aber zum Beispiel in der Automobilindustrie gibt es Versuche mit sogenannten selbstoptimierenden Systemen. Das heißt, man hat eine Fertigungsstraße, ein Fließband, wo eine Karosserie gefertigt wird und, so ist die Idee, die sind jetzt alle verschaltet, die Maschinen laufen da durch und dann werden gedengelt, zurecht montiert, lackiert und am Ende dieser Fertigungsstraße ist dann eine Kamera mit Bilderkennung, die erkennt, wie gut hat das geklappt. Sind da gewisse Abweichungen im Lack zum Beispiel, wo hat es gehakt, wo hat es lange gedauert. Und dann, das ist der Clou eigentlich, automatisch eine Anweisung generiert, da müsst ihr nachregeln. Ja? Da muss diese Düse nochmal nach eingestellt werden, da war ein Fehler, da hat es zu lange gedauert. Das ist die Idee. Ja? Und das ist meines Erachtens das Charakteristische eigentlich an der Automatisierung, wie sie heute versucht wird. Ich habe es mit diesem Schlagwort versucht zu fassen, Automatisierung des Managements. Das heißt, eigentlich ist es der Versuch, den Manager auf der unteren Ebene aus der Schleife zu nehmen. Also der Arbeiter, der Beschäftigte wird erstmal reduziert auf die Rolle eines Ausführenden, aber er bleibt erhalten, bis sich seine Aufgaben mechanisieren lassen. Aber der Vorarbeiter, der untere Manager, wird sozusagen aus der Schleife genommen durch diese IT, weil dessen Aufgabe, oder auch von einem Facharbeiter war ja gerade, festzustellen, okay, was ist da schiefgelaufen? Ja? Und die Idee ist jetzt, das der Software zu überantworten. Das heißt, die Software übernimmt diese komplexen Kontrollaufgaben und das nenne ich eben Automatisierung des Managements, andere nennen es algorithmisches Management und so weiter. Die Arbeit wird dadurch in einer Art von Feedback Schleife analysiert. Hier habt ihr so ein Bild von so einem Fulfillment Center, von einem großen Versandhändler, glaube ich, wo auch die Disposition der Waren und die Disposition der Beschäftigten eben algorithmisch, automatisch mit Optimierungsalgorithmen durchgeführt wird. In einer Feedback-Schleife, das heißt, die Leute machen was, Arbeit, die Daten werden analysiert, sie werden optimiert, eine Anweisung wird generiert, es wird gearbeitet und so weiter. Ja? Feedbackschleife. Das bedeutet, wenn rationalisiert wird, wird auf der Ebene des gesamten betrieblichen Ablaufs angesetzt. Auf einer neuen, besseren Datengrundlage. Von diesem algorithmischen Management ist ja viel die Rede, vor allen Dingen bei Amazon. Bisher kommt sie allerdings eher in Randbereichen zum Einsatz. Also wie gesagt in der Logistik, teilweise auch beim sogenannten Crowdworking im Internet. Das funktioniert besonders dann, wenn es um einfache Aufgaben geht, die leicht zu standardisieren sind. Wie zum Beispiel das, was die Picker bei Amazon machen. Wenn es komplexer wird, und dann wird auch quasi die Datengrundlage immer gleich wieder fragwürdig, da sind es irgendwie anspruchsvolle Analyseaufgaben und da kommt die KI auch im Moment immer noch schnell an ihre Grenze und dann muss sich auch das Management fragen, na gut, vielleicht sollten wir doch jemanden einstellen, der ein bisschen mehr Geld kriegt und das im Blick behält. Ja. Aber das muss ja nicht so bleiben. Die Fortschritte der künstlichen Intelligenz gehen weiter. Die Sensorik, die immer noch sehr teuer ist, wird vielleicht auch billiger. Und ich habe jetzt noch ein Beispiel, um euch vielleicht zu verdeutlichen, wohin diese Reise geht im Bereich der Kontrolle der Arbeit aus einem ganz anderen Bereich, nämlich die Interaktionsarbeit und Callcenter. Und das mache ich, damit wir auch jetzt für die Diskussion vielleicht noch ein bisschen mehr den Blick weiten und uns nicht nur so an der industriellen Fertigung kleben. Es ist so, dass, das habe ich ja schon auch erwähnt, die Emotionserkennung und Intentionserkennung und auch die Imitation von Emotionen eigentlich das wesentliche Forschungsfeld ist gerade, weil es ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Und eine Möglichkeit ist eben das, was ihr hier seht, das ist eine Software für Callcenter. Heute ist es eben möglich, mit KI gestützter Sprachanalyse Emotionen zu ermitteln, und zwar für individuelle Sprecher, das ist ganz wichtig. Also die Software, die KI, entwickelt ein Modell einer bestimmten Stimme und ist dann eben in der Lage zu analysieren, wann ist der Sprecher aufgeregt, wann ist er wütend, wie schnell spricht er, und das kommt so langsam auch in die Callcenter. Noch ist es relativ teuer, aber es verbreitet sich immer mehr, dass solche Systeme eben dazu eingesetzt werden, die Qualität zu sichern. Das kann dann so aussehen, dass das einfach mitläuft, diese digitale Analyse, und wenn jetzt der Callcenter-Agent, die Callcenter-Agentin sauer wird, weil vielleicht der Anrufer unhöflich wird oder sie ist genervt, was immer, sie hebt ihre Stimme, sie fängt an schneller zu sprechen, ja, wird ungeduldiger, wird eine Nachricht generiert an den Teamer, an den Vorarbeiter, blinkt so eine rote Lampe, huch, auf Platz 7 läuft anscheinend irgendwas falsch, ich muss mich da mal einschalten. Oder auch, am Ende der Woche wird daraus eine Kennzahl aggregiert und man spricht dann mit dem Beschäftigten und sagt, hör mal zu, was war denn eigentlich los? Du hast 7-mal bist du zu laut geworden und 8-mal hast du zu schnell gesprochen und so. Also das ist diese Art von KI-gestützter Arbeitskontrolle. Und das wird sich verbreiten, zumindest so lange, bis es noch nicht vollautomatisch ablaufen kann. Der nächste Schritt wäre eben dann der Chatbot, der es vollautomatisch kann, der noch lernt und das dann übernimmt. Okay, ich habe versucht, euch heute Abend, also ich habe euch jetzt zugemutet, ihr müsst sozusagen zwei Schritte denken, um es mal auf den Punkt zu bringen. Also einerseits, von dem Hype muss man sehr viel abziehen, ja, glaubt höchstens die Hälfte von dem, was ihr hört, über die Leistungsfähigkeit der schlauen Algorithmen und der Roboter. Das andere ist aber, es ändert sich schon was. Die Arbeit wird nicht abgeschafft werden, aber die Arbeit wird auf neue Art und Weise eingespannt, kontrolliert, verdichtet und beschleunigt. Das ist eigentlich die Pointe. Das ist das, was meines Erachtens auf uns zukommt. Herzlichen Dank. Ich habe jetzt sehr pauschal gesprochen. Das sieht in verschiedenen Sektoren natürlich ganz anders aus. Wenn es mit der Landwirtschaft zu tun hat, sieht es anders aus wie in der industriellen Fertigung, Pflegearbeit, Bildung und so. Im Buch habe ich das dann auch noch etwas gründlicher gemacht. Das war jetzt ein etwas pauschaler Rundumschlag. Aber ich freue mich auf eure Kommentare und Fragen und was immer. Na, das hat euch doch nicht... Ihr schluckt das alles. Gut. Einfach so. Frage. Du hast es gar nicht bisher so benannt. Wie kann man sich dagegen wehren, gegen diese alten Leistungskontrolle? Es gibt ja eigentlich im Betriebsverfassungsgesetz und Passus, dass Verhaltens- und Leistungskontrolle nur bei Zustimmung des Betriebsrats und PKO, nur mit den ganzen neuen Geräten, Smartwatch und sonst was, lässt sich teilweise technisch fast kaum noch verhindern, dass eine ständige Leistungs- und Verhaltenskontrolle realisiert wird. Wie siehst du das so? Weil ihr habt eine Smartwatch, die meldet automatisch, ich bin mit meiner Arbeit fertig, wird dem Kollegen gemeldet, der Kollege A ist fertig, der kann dir jetzt ja mal aushelfen oder so, oder wenn es ihm geht, der kann am Samstag zum Überstunden zum Arbeiten kommen. Ja, ja. Das ist dann über... Wenn es die Kollegen selber machen sozusagen. Gelegt wird und der Betriebsrat gar nicht mehr zustimmen muss, weil das man dann mitkriegt. Das kann passieren. Das kann passieren. Ich glaube, dass, da haben wir auch gestern drüber geredet, eigentlich das Betriebsverfassungsgesetz und arbeitsrechtlich in dem Fall den Betriebsräten, wenn die fit sind und motiviert, enorme Möglichkeiten gibt, weil das alles ja mitbestimmungspflichtig ist. Also da gibt es Informationsrechte und der Betriebsrat, der es wirklich drauf anlegt und konfliktbereit ist, kann eigentlich sagen, nee, wir wollen es nicht. Und so ist es ja auch in einigen Betrieben, in vielen aber auch nicht. Also ich glaube, das ist eher ein Problem der Gewerk, also quasi ein gewerkschaftliches Problem sozusagen, wie konfliktbereit die sind und wie weit, was auch die Mitarbeiter dann wollen. Aber es gibt ja auch Systeme, oder ich kenne auch einige Beispiele, wo Betriebsräte was verhindert haben. Die haben gesagt, nee, also ich glaube, es ist der Richtwert des Teams unter 13 Personen, dürfen nicht erfasst werden, sozusagen mit Kennzahlen sozusagen zur Leistungs- und Arbeitskontrolle und so. Und wenn ein Betriebsrat da das Rückgrat hat oder so, kann er sagen, nö, machen wir nicht. Gibt's nicht. Ja, ich gebe da erstmal recht, ich bin also von Verdi, bin der Vorsitzende des Bezirkserweiterungsausschusses in der Pfalz hier, Kaiserslautern, also in der Pfalz insgesamt. Ich sehe das ähnlich wie du, dass natürlich der Betriebsrat da natürlich zustimmungspflichtig ist und natürlich, wenn er einen Arsch in den Hosen hat, das wird verhindern kann. Aber ich denke, das ist doch ein gesamtgesellschaftliches Problem.